mich gehen, lasst mich gehen, dass ich Jesum möge sehen. Meine Seele ist voll Verlangen, ihn auf ewig zu umfangen und vor seinem Thron zu stehen. Süßes Licht, süßes Licht, Sonne, die durch Wolken bricht. O, wann werd ich dahin kommen, dass ich dort mit allen Frommen schau dein holdes Angesicht. Ach, wie schön, ach, wie schön ist der Engel Lobgetön. Hätt ich Flügel, hätt ich Flügel, flög ich über Tal und Hügel, heute noch nach Zions Höhen. Paradies, Paradies, wie ist seine Frucht so süß? Unter deinen Lebensbäumen wird's uns sein, als ob wir träumen. Bring uns her ins Paradies.